war ein alter Mann, der allein in einem kleinen Boot im Golfstrom fischte. Und er war jetzt 84 Tage hintereinander hinausgefahren, ohne einen Fisch zu fangen. In den ersten 40 Tagen hatte er einen Jungen bei sich gehabt. Aber nach 40 fischlosen Tagen hatten die Eltern des Jungen ihm gesagt, dass der alte Mann jetzt bestimmt für immer Salao sei, was die schlimmste Form von Pech haben ist. Und der Junge war auf ihr Geheiß in einem anderen Boot mitgefahren, das in der ersten Woche 3 gute Fische gefangen hatte. Es machte den Jungen traurig, wenn er den alten Mann jeden Tag mit seinem leeren Boot zurückkommen sah, und er ging immer hinunter, um ihm entweder die aufgeschossenen Leinen oder den Fischhaken und die Harpune oder das Segel, das um den Mast geschlagen war, hinauftragen zu helfen. Das Segel war mit Mehlsäcken geflickt und zusammengerollt sah es aus wie die Fahne der endgültigen Niederlage. Der alte Mann war dünn und hager mit tiefen Falten im Nacken. Auf den Backenknochen hatte er die braunen Flecken vom harmlosen Hautkrebs, den die Sonne durch die Spiegelung auf tropischen Meeren verursacht. Die Flecken bedeckten einen guten Teil seines Gesichtes und seine Hände zeigten die tief eingekerbten Spuren vom Handhaben schwerer Fische an den Leinen. Aber keine dieser Narben war frisch. Sie waren so alt wie Erosionen in einer fischlosen Wüste. Alles an ihm war alt, bis auf die Augen, und die hatten die gleiche Farbe wie das Meer und waren heiter und unbesiegt. »Santiago«, sagte der Junge zu ihm, als sie das Ufer emporklommen, von dem das kleine Boot heraufgezogen wurde, »ich könnte wieder mit dir fahren. Wir haben groß verdient.« Der alte Mann hatte dem Jungen das Fischen beigebracht, und der Junge liebte ihn. »Nein«, sagte der alte Mann, »du bist in einem Glücksboot. Bleib bei denen. Aber erinnere dich doch, wie du 87 Tage lang keinen Fisch gefangen hast, und dann haben wir 3 Wochen lang jeden Tag große gefangen.« »Ich erinnere mich«, sagte der alte Mann, »ich weiß, du hast mich nicht verlassen, weil du Zweifel gehabt hast.« »Papa wollte es durchaus. Ich bin doch noch ein Junge, ich muss ihm gehorchen.« »Er hat nicht viel Vertrauen.« »Ja, ich weiß«, sagte der alte Mann. »Aber wir haben's, nicht wahr?« »Ja«, sagte der Junge. »Darf ich dich in die Terrasse zu einem Glas Bier einladen, und dann bringen wir das Zeug nach Hause?« »Warum nicht?«, sagte der alte Mann. »Unter Fischern?« »Wo fährst du hin?«, fragte der Junge. »Weit hinaus, um reinzukommen, wenn der Wind dreht. Ich will, ehe es helle wird, draußen sein.« »Was hast du denn zu essen?«, fragte der Junge. »Einen Topf mit gelbem Reis und Fisch. Möchtest du etwas?« Es gab keinen gelben Reis mit Fisch. Aber sie führten diese Komödie jeden Tag durch. »Nein, ich esse zu Hause. Soll ich dir Feuer anmachen?« »Nein, ich mache es später. Oder vielleicht esse ich den Reis kalt.« »Darf ich den Kescher mitnehmen?« »Natürlich.« Es war auch kein Kescher da, und der Junge erinnerte sich daran, wie sie ihn verkauft hatten. »Halt dich warm, Alter«, sagte er. »Vergiss nicht, wir sind im September.« »Es ist der Monat, in dem die großen Fische kommen«, sagte der alte Mann. »Im Mai kann jeder fischen.« »Der beste Fischer bist du.« »Nein, ich kenne andere, bessere.« »Kevar«, sagte der Junge, »es gibt viele gute Fischer und einige ganz große, aber niemand wie dich.« Oh, »danke. Du machst mich glücklich. Hoffentlich wird mir kein Fisch begegnen, der so groß ist, dass er uns Lügen straft.« »Schlaf wohl, Alter.« Kurze Zeit darauf war der alte Mann eingeschlafen und er träumte von Afrika, als er ein Junge war und den langen goldgelben Ufern und den weißen Ufern, die so weiß waren, dass einem die Augen wehtaten, und den hohen Vorgebirgen und den großen braunen Bergen. Gewöhnlich wachte er auf, wenn er den Landwind roch, und er zog sich an, um hinaufzugehen und den Jungen zu wecken. Sie tranken ihren Kaffee aus Kondensmilchdosen in einem Ausschank, den die Fischer frühmorgens benutzten. »Wie hast du geschlafen, Alter?« fragte der Junge. Er wachte jetzt erst auf, obwohl es ihm immer noch schwer fiel, aus seinem Schlaf herauszufinden. »Sehr gut, Manolin«, sagte der alte Mann. »Ich habe heute ein zuversichtliches Gefühl.« Der alte Mann war sich darüber klar, dass er weit hinaus wollte. Und er ließ den Geruch des Festlandes hinter sich und ruderte in den sauberen, frühmorgendlichen Geruch des Meeres hinaus. Er dachte an die See immer als an La Mar. So nennt man sie auf Spanisch, wenn man sie liebt. Manchmal sagt einer, der sie liebt, böse Dinge über sie. Aber er sagt es immer, als ob es sich um eine Frau handle. Er ruderte jetzt gleichmäßig und es war keine Anstrengung für ihn, da er sich gut innerhalb seines Tempos hielt. Ehe es richtig hell war, hatte er seine Köder ausgeworfen und trieb mit der Strömung. Ein Köder war in 40 Faden Tiefe, der zweite war in 75 und der dritte und vierte waren unten in der blauen See in 100 und 125 Faden Tiefe. Alle Köder hingen mit dem Kopf nach unten, mit dem Schenkel des Hakens im Köderfisch festgemacht und festgebunden, und der ganze hervorstehende Teil des Hakens, der Bogen und der Widerhaken, war mit frischen Sardinen bedeckt. Jede Sardine war durch beide Augen gehakt, so dass sie eine Halbgirlande an dem hervorstehenden Stahl bildeten. Es gab keinen Teil des Hakens, an den ein großer Fisch heran konnte, der nicht lieblich roch und gut schmeckte. Er blickte ins Wasser hinab und beobachtete die Leinen, die gerade hinunter ins Dunkel des Wassers liefen. »Ich halte sie mit peinlicher Genauigkeit«, dachte er. »Ich habe nur kein Glück mehr. Aber wer weiß, vielleicht heute. Jeder Tag ist ein neuer Tag.« In dem Augenblick sah er einen Fregattvogel mit langen schwarzen Flügeln vor sich am Himmel kreisen. Der ließ sich schnell fallen, ging schräg auf rückwärts gerissenen Flügeln hinab und kreiste dann wieder. »Der hat etwas«, sagte der alte Mann laut, »der sucht nicht nur.« Er ruderte langsam und stetig der Stelle zu, wo der Vogel kreiste. Er beeilte sich nicht und er hielt seine Leinen auf und nieder. Aber er beschleunigte die Fahrt ein wenig in der Strömung, so dass er zwar noch fehlerfrei fischte, jedoch schneller, als er gefischt hätte, wenn er nicht den Vogel hätte benutzen wollen. Der Vogel stieg höher in die Luft und kreiste wieder mit bewegungslosen Schwingen. Dann tauchte er plötzlich, und der alte Mann sah fliegende Fische aus dem Wasser hervorspritzen und verzweifelt über die Oberfläche segeln. »Makrelen«, sagte der alte Mann laut, »große Goldmakrelen.« »Ah, dieser Schwarm ist mir entkommen«, dachte er. »Sie bewegen sich zu schnell und zu weit hinaus. Aber vielleicht werde ich einen Nachzügler auflesen, und vielleicht ist mein großer Fisch bei Ihnen.« »Mein großer Fisch muss irgendwo sein.« Der Vogel war jetzt nahezu außer Sicht, und nichts zeigte sich auf der Oberfläche des Wassers, außer einigen Stellen von gelbem, sonnengebleichtem Sargassotang und die violette, festgeformte, schillernde, gallertartige Blase einer portugiesischen Galeere, die dicht neben dem Boot trieb. Sie legte sich auf die Seite und richtete sich dann auf. Sie trieb munter wie eine Luftblase dahin mit ihren langen, tödlichen, violetten Nesselfäden, die beinahe einen Meter hinter ihr im Wasser nachschleppten. »Aguamala«, sagte der Mann. »Aguamala, du Hure!« Von dort, wo er sich leicht in die Riemen legte, blickte er ins Wasser hinab und sah die winzigen Fische, die von der gleichen Farbe wie die schleppenden Nesselfäden waren und zwischen ihnen und unter dem kleinen Schatten, den die treibende Blase machte, umherschwammen. Sie waren immun gegen ihr Gift, aber Menschen waren es nicht. Und wenn sich Nesselfäden an einer Leine fingen und dort schleimig und violett hängen blieben, während der alte Mann einen Fisch drillte, würde er Striemen und Ätzungen an Armen und Händen bekommen, von der Art, wie sie Giftefeu oder Gifteichen verursachen können. Die Schildkröten sahen sie, näherten sich ihnen von vorn, schlossen dann die Augen, so dass sie vollkommen gepanzert waren, und fraßen sie, Nesselfäden und alles inbegriffen. Jetzt blickte der alte Mann auf und sah, dass der Vogel wieder kreiste. »Er hat Fische gefunden«, sagte er laut. »Der Vogel ist eine große Hilfe.« In dem Augenblick straffte sich die Achterleine unter seinem Fuß, wo er eine Bucht in der Leine gelassen hatte, und er ließ die Riemen los und fühlte das Gewicht von dem zitternden Ruck des kleinen Thunfischs, während er die Leine festhielt und sie einzuholen begann. Das Zittern nahm zu, während er sie einholte, und er konnte den blauen Rücken des Fisches und das Gold seiner Flanken im Wasser sehen, ehe er ihn über die Seite ins Boot schwang. Er lag im Heck, kompakt und kugelförmig in der Sonne, und seine großen, unintelligenten Augen stierten, während er durch die hurtigen, zitternden Schläge seines glatten, schnell sich bewegenden Schwanzes gegen die Bootplanken sein Leben vernichtete. Der alte Mann schlug ihm aus Gutmütigkeit auf den Kopf und stieß ihn, während sein Körper noch zuckte, in den Schatten unterm Heck. »Albacore«, sagte er laut, »Albacore«. »Der gibt einen wunderbaren Köder. Der wird 10 Pfund wiegen.« Er erinnerte sich nicht, wann er zum ersten Mal, als er allein mit sich war, laut gesprochen hatte. »Wenn die anderen mich laut vor mich hinreden hören, würden sie mich für verrückt halten«, sagte er laut. »Aber da ich nicht verrückt bin, ist es mir gleich.« Und die Reichen haben Radios in ihren Booten, die ihnen was erzählen und ihnen die Baseballberichte bringen. Jetzt ist keine Zeit, um an Baseball zu denken, dachte er. Jetzt ist es Zeit, nur an eins zu denken, das, wofür ich geboren bin. In dem Moment sah er, während er seine Leinen beobachtete, wie einer der ausgeworfenen frischen Stöcke ruckartig eindippte. »Ja«, sagte er, »ja«, und holte die Riemen ein, ohne gegen das Boot zu stoßen. Er langte nach der Leine und hielt sie behutsam zwischen Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand. Er spürte weder Druck noch Gewicht und er hielt die Leine locker. Dann kam es wieder. Diesmal war es wie ein versuchsweises Anrucken, weder stark noch kräftig, und er wusste genau, was es war. In 100 Faden Tiefe fraß ein Marlin die Sardinen ab, die die Spitze und den Schenkel des Hakens bedeckten. Er spürte das leichte, zarte Zupfen und dann einen stärkeren Ruck, als es wohl schwieriger war, den Kopf einer Sardine vom Haken abzukriegen. Dann geschah nichts. »Los, komm«, sagte der alte Mann laut. »Mach noch eine Wendung, riech doch nur mal. Sind sie nicht prachtvoll? Friss sie nur ordentlich ab und dann gibt's den Thunfisch. Fest und kalt und prachtvoll. Genier dich nicht, Fisch. Friss sie. Gott hilf ihm, dass er anbeißt. Aber er biss nicht an. Er war weg, und der alte Mann fühlte nichts. Er kann nicht weg sein, sagte er, um Christi willen, er kann nicht weg sein. Er freute sich, als er das sanfte Zupfen spürte, und dann fühlte er etwas Hartes und unglaublich Schweres. Es war das Gewicht des Fisches, und er ließ die Leine, die sich von der ersten der zwei Reserverollen abwickelte, auslaufen, hinunter, hinunter. Als sie hinunterlief und dabei leicht durch die Finger des alten Mannes glitt, konnte er immer noch das große Gewicht spüren, obwohl der Druck seines Daumens und Zeigefingers nahezu unmerklich war. »Was für ein Fisch«, sagte er. »Jetzt hat er ihn seitlich im Maul und er zieht damit fort.« Er verstärkte einen Augenblick lang den Druck von Daumen und Zeigefinger und das Gewicht nahm zu und zog steil hinunter. »Er hat angebissen«, sagte er. »Jetzt werde ich ihn ordentlich schlingen lassen.« »Jetzt«, sagte er laut und haute mit beiden Händen kräftig an, gewann ihm einen Meter Leine ab und haute dann wieder und wieder an und zog Hand über Hand mit aller Kraft seiner Arme und dem Gewicht seines sich mitdrehenden Körpers an der Schnur. Nichts geschah. Der Fisch zog einfach fort, und der alte Mann konnte ihn auch nicht einen Zentimeter heben. Seine Leine war stark und für schwere Fische gemacht, und er stemmte seinen Rücken gegen sie, bis sie so straff war, dass Wasserperlen von ihr sprangen. Dann begann sie einen langsamen, zischenden Ton im Wasser zu machen, und er hielt sie noch immer, stemmte sich gegen die Ducht und lehnte sich zurück gegen den Zug. Das Boot begann sich langsam nach Nordwesten zu bewegen. Der Fisch schwamm ruhig, und sie bewegten sich langsam durch das stille Wasser. Die anderen Köder waren noch im Wasser, aber es ließ sich nichts daran ändern. »Ich wünschte, ich hätte den Jungen da«, sagte der alte Mann laut. »Ich werde von einem Fisch in Schlepp genommen. Und ich bin der schleppende Baiting. Ich könnte die Leine festmachen, aber dann könnte er sie zerreißen. Ich muss ihn halten, so gut ich kann, und ihm Leine geben, wenn er welche verlangt. Gottlob wandert er und zieht nicht hinunter. Was ich tun werde, wenn er sich entschließt, in die Tiefe zu gehen, weiß ich nicht. Was ich tun werde, wenn er taucht und stirbt, weiß ich nicht. Aber ich werde etwas tun. Es gibt eine Menge Dinge, die ich tun kann.« Der Fisch änderte während der ganzen Nacht nicht einmal Kurs und Richtung, soweit es der Mann nach dem Stand der Sonne beurteilen konnte. Es war kalt, nachdem die Sonne untergegangen war, und der Schweiß des alten Mannes trocknete kalt auf seinem Rücken und seinen Armen und seinen alten Beinen. Während des Tages hatte er den Sack, der den Behälter mit dem Köder zudeckte, genommen und ihn in der Sonne ausgebreitet. Nachdem die Sonne untergegangen war, band er ihn sich um den Hals, so dass er über seinen Rücken hinabhing, und er bugsierte ihn behutsam unter die Leine, und er hatte eine Art ausprobiert, sich vornüber in den Bug zu lehnen, so dass er es beinahe bequem hatte. Die Lage war tatsächlich nur einigermaßen weniger unerträglich, aber er fand es beinahe bequem. Während der Nacht kamen zwei Tümmler an das Boot heran, Er konnte hören, wie sie sich wälzten und schnauften. Er erinnerte sich an den Tag, als einer von einem paar Marlins angebissen hatte. Der männliche Fisch ließ immer den weiblichen Fisch zuerst fressen, und der angehakte Fisch, der weibliche, setzte sich wild, von Panik erfasst, verzweifelt zur Wehr und war bald erschöpft, und die ganze Zeit über war der männliche Fisch bei ihm geblieben. »Das war das Traurigste, was ich je mit ihnen erlebt habe«, dachte der alte Mann. »Auch der Junge war traurig, und wir baten sie um Verzeihung und schlachteten sie umgehend.« »Vielleicht hätte ich nicht Fischer werden sollen«, dachte er. »Aber dafür bin ich geboren. Sobald es hell wird, muss ich bestimmt dran denken und den Thunfisch, den Bonito, essen.« Kurz bevor es hell wurde, schnappte irgendetwas nach einem Köder, die hinter ihm waren. Er hörte, wie der Stock zerbrach und die Leine über das Dollbord des Bootes davonsauste. In der Dunkelheit lockerte er sein in der Scheide steckendes Messer und nahm den ganzen Druck, der von dem Fisch ausging, auf seine linke Schulter, lehnte sich rückwärts und durchschnitt die Leine am Holz des Dollbords. Dann durchschnitt er die andere Leine, die ihm am nächsten war, und befestigte in der Dunkelheit die losen Enden der Reserveleinen. Er arbeitete geschickt mit einer Hand und setzte den Fuß auf die Buchten, um sie festzuhalten, während er die Knoten anzog. Jetzt hatte er 6 aufgeschossene Reserveleinen. Es waren 2 von jedem Köder, den der Fisch genommen hatte, und sie waren alle miteinander verbunden. Es war schwierig in der Dunkelheit, und einmal verursachte der Fisch eine riesige Welle, die ihn der Länge nach niederzwang und ihm eine Schnittwunde unter dem Auge beibrachte. Das Blut lief ein Stückchen über seine Backe hinunter. Aber es gerann und trocknete, bevor es sein Kinn erreicht hatte, und er arbeitete sich zurück in die Vorplicht und lehnte sich gegen das Holz. Er rückte den Sack zurecht und manövrierte behutsam mit der Leine, so dass sie über eine andere Stelle seiner Schultern lief. »Warum er wohl plötzlich so einen Seitwärtsruck gemacht hat«, dachte er. »Der Draht muss auf seinem großen, hügeligen Rücken gerutscht sein.« »Ha! Bestimmt tut ihm sein Rücken nicht so weh wie meiner. Aber er kann das Boot nicht ewig ziehen, wenn er noch so groß ist. Jetzt ist alles beseitigt, was Unheil anrichten könnte, und ich habe einen großen Vorrat an Leine. Alles, was ein Mensch verlangen kann.« »Fisch«, sagte er leise und vernehmlich, »ich bleibe bei dir, bis ich tot bin.« Als die Sonne höher stand, war es dem alten Mann klar, dass der Fisch nicht müde wurde. Es gab nur ein günstiges Anzeichen. Die Neigung der Leine zeigte, dass er in geringerer Tiefe schwamm. Das hieß nicht unbedingt, dass er springen würde, aber möglich war's. »Herrgott, lass ihn springen«, sagte er. »Ich hab genug Leine, um ihn zu drillen.« Er versuchte, die Spannung zu verstärken, aber die Leine war bis zum Zerreißen straff gespannt, seit er den Fisch angehauen hatte, und er fühlte die Härte, als er sich zurücklehnte, um zu ziehen, und wusste, dass sie keinen weiteren Druck aushalten würde. »Ich darf nicht etwa an ihr reißen«, dachte er. »Jeder Ruck erweitert die Wunde, die der Haken gemacht hat, und wenn er dann wirklich springt, wirft er ihn vielleicht ab. Jedenfalls fühle ich mich jetzt in der Sonne wohler, und ausnahmsweise brauche ich nicht, in sie hineinzusehen.« Ein kleiner Vogel näherte sich dem Boot von Norden. Es war ein Baumschlüpfer, der sehr niedrig über dem Wasser flog. Der alte Mann konnte sehen, dass er sehr müde war. Der Vogel setzte sich auf das Heck des Bootes und ruhte sich dort aus. Dann umflog er den Kopf des alten Mannes und ruhte sich auf der Leine aus. »Wie alt bist du?« fragte der alte Mann den Vogel. »Ist das deine erste Reise?« Der Vogel blickte ihn an, als er sprach. Er war zu müde, um auch nur die Leine zu untersuchen, und er schwankte hin und her, als sich seine zarten Krallen an ihr festklammerten. Die ist straff, sagte der alte Mann zu ihm. Die ist sogar zu straff. Nach einer windstillen Nacht solltest du nicht so müde sein. Was wird aus euch Vögeln? Die Falken, dachte er. Die Falken. In diesem Augenblick zog der Fisch plötzlich seitwärts, so dass es den alten Mann auf den Steven hinunterriss und er über Bord gerissen worden wäre, wenn er nicht das Gleichgewicht gehalten und ziemlich viel Leine gegeben hätte. Er tastete die Leine sorgfältig mit seiner rechten Hand ab und bemerkte, dass seine Hand blutete. »Jetzt fühlst du's, Fisch«, sagte er. »Und ich auch, weiß Gott.« Er verlagerte das Gewicht der Leine auf die linke Schulter und kniete sich behutsam hin und wusch die Hand im Meer und hielt sie dort länger als eine Minute eingetaucht und beobachtete, wie das Blut leicht dahinzog und das Wasser stetig gegen seine Hand spülte, während das Boot sich bewegte. »Er ist jetzt viel langsamer«, sagte er. »Jetzt«, sagte er, nachdem seine Hand getrocknet war, »muss ich den kleinen Thunfisch essen. Ich kann mit dem Fischerhaken an ihn ran und ihn hier in aller Bequemlichkeit essen.« Er konnte das stetige, harte Ziehen der Leine fühlen, und seine linke Hand verkrampfte sich. Sie krallte sich um die schwere Schnur, und er sah sie mit Widerwillen an. »Was ist das für eine Hand?« sagte er. »Na schön, verkrampf dich, wenn du willst. Schrumpf zu einer Klaue zusammen. Es wird dir nichts helfen.« »Los doch«, dachte er, »iss den Bonito jetzt.« »Wie geht's dir, Hand? Oder ist es zu früh, um es zu wissen?« Er nahm noch ein ganzes Stück und kaute es. »Er ist ein starker, vollblütiger Fisch«, dachte er. »Ich habe Glück gehabt, dass ich ihn anstelle von einer Goldmakrele gefangen habe. Makrele schmeckt süßlich. Der hier ist überhaupt nicht süßlich, und die ganze Kraft ist noch drin.« »Jetzt«, sagte er, »kannst du die Schnur loslassen, Hand, und ich werde ihn mit dem rechten Arm allein drillen, bis du mit dem Unsinn aufhörst.« »Gott, hilf mir, dass der Krampf aufhört«, sagte er, »weil ich nicht weiß, was der Fisch tun wird.« Die Leine hob sich langsam und stetig, und dann wölbte sich die Oberfläche des Ozeans vor dem Boot, und der Fisch kam heraus. Er kam heraus ohne Ende, und das Wasser strömte ihm von den Seiten. Er leuchtete in der Sonne, und sein Kopf und sein Rücken waren dunkelviolett, und in der Sonne sah man an seinen beiden Seiten breite, lavendelfarbene Streifen. Sein Schwert war so lang wie ein Baseballschläger und zugespitzt wie ein Rapier, und er hob sich in seiner ganzen Länge aus dem Wasser, und dann glitt er wie ein Taucher so geschmeidig wieder hinein, und der alte Mann sah das große Sensenblatt des Schwanzes verschwinden, und die Leine begann wegzusausen. Der alte Mann hatte manch herrlichen Fisch gesehen. Er hatte viele gesehen, die mehr als 1000 Pfund wogen. Und er hatte in seinem Leben 2 von der Größe gefangen. Aber niemals allein. Jetzt, allein und außer Sicht des Landes, war er an den größten Fisch, den er je gesehen hatte, gekettet. Größer als irgendeiner, von dem er je gehört hatte. Er fühlte sich ganz behaglich, obwohl er litt, aber er gestand sich's nicht ein, dass er litt. »Ich bin nicht fromm«, sagte er, »aber ich will 10 Vaterunser und 10 Ave Maria beten, damit ich den Fisch fange, und ich verspreche, dass ich eine Wallfahrt zu der Jungfrau von Cobre machen werde, wenn ich ihn fange. Das verspreche ich.« Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist unter den Weibern gesegnet, die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann fügte er hinzu, heilige Jungfrau, bitte um den Tod dieses Fisches, so herrlich er auch ist. Ich werde ihn töten, sagte er, in all seiner Größe und Herrlichkeit. »Ich habe dem Jungen gesagt, dass ich ein merkwürdiger alter Mann bin«, sagte er. »Jetzt ist der Augenblick, wo ich's beweisen muss. Die 1000 Male, die es bewiesen hatte, bedeuteten nichts. Jetzt bewies er's von Neuem. Jedes Mal war ein neues Mal, und er dachte niemals an die Vergangenheit, wenn er's tat.« »Wie geht es dir, Fisch?«, fragte er laut. »Mir geht's gut, und meiner linken Hand geht's besser. Und ich habe genug zu essen für eine Nacht und einen Tag.« »Zieh das Boot, Fisch!« Es ging ihm nicht wirklich gut, weil der Schmerz von der Leine, die über seinen Rücken lief, beinahe jenseits allen Schmerzes war und in eine Dumpfheit übergegangen war, der er misstraute. Dann tat ihm der große Fisch, der nichts zu fressen hatte, leid. Aber sein Entschluss, ihn zu töten, wurde durch sein Mitgefühl für ihn nicht geschwächt. »Wie einfach es sein würde, wenn ich die Leine festmachen könnte«, dachte er, »aber mit einem kleinen Ruck könnte er sie zerreißen. Ich muss das Ziehen der Leine mit meinem Körper wie mit einem Polster abfangen und jederzeit bereit sein, mit beiden Händen Leine zu geben.« »Aber du hast noch nicht geschlafen, alter Freund«, sagte er laut. »Es ist ein halber Tag und eine Nacht und jetzt wieder ein Tag und du hast nicht geschlafen.« »Du musst dir etwas ausdenken, damit du ein bisschen schläfst, wenn er ruhig und stetig schwimmt. Wenn du nicht schläfst, kannst du wirr im Kopf werden. Selbst wenn ich nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde schlafe, ist es gut.« Er lehnte sich vornüber und drückte seinen ganzen Körper hemmend gegen die Leine und legte sein ganzes Gewicht auf seine rechte Hand und schon schlief er. Er begann von dem langen gelben Strand zu träumen und er sah den ersten Löwen in der frühen Dunkelheit herunterkommen und er war glücklich. Er wachte auf, als seine rechte Faust ihm mit einem Ruck ins Gesicht fuhr und die Leine glühheiß durch seine rechte Hand davonraste. Er fühlte seine linke Hand nicht, aber er bremste so stark er konnte mit der rechten. In dem Augenblick sprang der Fisch und riss den Ozean gewaltig auf und fiel dann schwer zurück. Dann sprang er wieder und wieder und das Boot fuhr schnell, obwohl immer noch Leine wegraste und der alte Mann den Druck bis zum Zerreißen steigerte und er ihn wieder und wieder bis zum Zerreißen steigerte. Er konnte die Sprünge des Fisches nicht sehen, sondern hören, nur das Aufbrechen des Ozeans und das schwere Klatschen, wenn er zurückfiel. Die Leine zog hinaus und hinaus und hinaus, aber sie lief jetzt langsamer und er zwang den Fisch, sich jeden Zentimeter zu erkämpfen. »Er nimmt beinahe Kurs nach Osten«, dachte er. »Das bedeutet, dass er müde ist und mit der Strömung schwimmt. Bald wird er kreisen müssen. Dann beginnt die wirkliche Arbeit.« »Für etwas Wertloses hast du dich gar nicht so schlecht gehalten«, sagte er zu seiner linken Hand. »Aber es gab einen Augenblick, wo du nicht da warst. Heute Nacht hat sie sich auch gar nicht so schlecht gehalten, und sie hat sich nur einmal verkrampft. Wenn sie sich noch einmal verkrampft, soll die Leine sie abschneiden.« Als er das dachte, wusste er, dass er nicht ganz klar im Kopf war. Und er dachte, ich muss noch etwas essen. Die Sonne erhob sich zum dritten Mal, seit er auf See war, als der Fisch zu kreisen begann. »Es ist ein sehr großer Kreis«, sagte er, »aber er kreist. Vielleicht werde ich ihn in einer Stunde sehen. Jetzt muss ich ihn klein kriegen und dann muss ich ihn töten. Ich darf mich nicht selbst im Stich lassen und mit solch einem Fisch an der Leine sterben, sagte er. Jetzt, wo er so wunderbar rankommt, hilf mir, lieber Gott, dass ich durchhalte. Ich will 100 Vaterunser und 100 Ave Maria beten, aber jetzt kann ich nicht. Betrachte sie als gesagt, dachte er. Ich sage sie später. »Ich habe keine Krämpfe«, sagte er, »bald wird er oben sein und ich kann es durchstehen.« »Du musst es durchstehen. Darüber ist gar nicht zu reden.« Es war eine große Versuchung, sich in der Pflicht auszuruhen und den Fisch einen Kreis allein machen zu lassen, ohne etwas Leine zurückzuerobern. Aber als der Druck andeutete, dass der Fisch gewendet hatte und sich dem Boot wieder näherte, stand der alte Mann auf und begann das Drehen und schwingende Ziehen, durch das er die Leine hereinbekam, die er dem Fisch abgewann. Bei der dritten Wendung sah er den Fisch zum ersten Mal. »Nein«, sagte er, »so groß kann er nicht sein.« Aber er war so groß. Und nach Beendigung dieses Kreises kam er noch keine 30 Meter weit entfernt an die Oberfläche und der alte Mann sah seinen Schwanz aus dem Wasser ragen. Er war größer als ein großes Sensenblatt und ganz hell lavendelfarben über dem dunkelblauen Wasser. Er fiel zurück, und da der Fisch dicht unterhalb der Oberfläche schwamm, konnte der alte Mann seinen riesigen Umfang und die violetten Streifen, die ihn umgürteten, sehen. Seine Rückenflosse war angelegt und seine riesigen Bauchflossen waren weit gespreizt. Der alte Mann schwitzte jetzt, aber noch von etwas anderem als von der Sonne. Bei jeder ruhigen, gelassenen Wendung, die der Fisch machte, gewann er Leine, und er war sicher, dass er nach zwei weiteren Wendungen eine Chance haben würde, seine Harpune in ihn hineinzustoßen. »Sei ruhig und stark, alter Freund«, sagte er. Der Fisch kam jetzt, als er seinen Kreis beschrieb, ruhig und wunderschön aussehend heran, und nur sein großer Schwanz bewegte sich. Der alte Mann zog, so stark er konnte, um ihn näher heranzuholen. Einen Augenblick lang legte sich der Fisch ein wenig um auf die Seite, dann richtete er sich auf und begann einen neuen Kreis. »Ich hab ihn gedreht«, sagte der alte Mann, »eben hab ich ihn gedreht.« »Fisch«, sagte der alte Mann, »Fisch, du musst sowieso sterben. Musst du mich auch töten?« »Aber dazu bist du berechtigt. Niemals habe ich etwas Größeres oder Schöneres oder Ruhigeres oder Edleres gesehen als dich, Bruder. Komm nur und töte mich. Mir ist es gleich, wer wen tötet.« »Jetzt wirst du wirr im Kopf«, dachte er. »Du musst einen klaren Kopf behalten. Behalt einen klaren Kopf und sieh zu, dass du es wie ein Mann erträgst.« »Oder wie ein Fisch«, dachte er. Er fasste all seinen Schmerz zusammen und was von seiner Kraft übrig war und seinem lang dahingeschwundenen Stolz, und er setzte es gegen den Todeskampf des Fisches, und der Fisch drehte sich auf die Seite, und sein Schnabel berührte beinahe die Planken des Bootes, und er begann langsam im Wasser an dem Boot vorbeizuziehen, lang, tief, breit, silbern und violett gestreift und ohne Ende. Der alte Mann ließ die Leine fallen und setzte seinen Fuß darauf und hob die Harpune so hoch, wie er nur konnte, und stieß sie mit aller Kraft, die er gerade aufgebracht hatte, in die Seite des Fisches hinein, gerade hinter der großen Brustflosse, die hoch in die Luft bis zur Brusthöhe des Mannes stand. Er fühlte, wie das Eisen hineinging, und er lehnte sich darauf und trieb es weiter. Und dann stieß er mit seinem ganzen Gewicht nach. Nun wurde der Fisch lebendig, als er den Tod in sich spürte, und sprang hoch aus dem Wasser empor und zeigte seine ungeheure Länge und Breite und seine ganze Macht und Schönheit. Er schien über dem Boot in der Luft zu hängen. Dann fiel er krachend ins Wasser, so dass Schaum über den alten Mann und über das ganze Boot spritzte. Der Schaft der Harpune ragte in einem Winkel aus der Schulter des Fisches hervor, und die See verfärbte sich durch das Rot von dem Blut seines Herzens. »Dass nur mein Kopf klar bleibt. Ich bin ein müder, alter Mann, aber ich habe diesen Fisch getötet, der mein Bruder ist. Und jetzt kommt noch die ganze Plackerei. Ich möchte ihn sehen, dachte er, und ihn anfassen und ihn befühlen. Er ist mein ganzer Reichtum, dachte er. Los, komm, Fisch, sagte er. Aber der Fisch kam nicht. Stattdessen lag er da und wälzte sich in den Wellen, und der alte Mann ruderte das Boot zu ihm heran. Das ursprüngliche Violett des Fisches hatte sich in Silber verwandelt, und die Streifen zeigten dieselbe blassviolette Farbe wie sein Schwanz. Sie waren breiter als eine Männerhand mit ausgespreizten Fingern, und das Auge des Fisches blickte so starr wie die Spiegel in einem Periskop oder wie ein Heiliger in einer Prozession. Er verteute den Fisch am Bug, am Heck und an der mittleren Ducht. Er war so groß, als ob man ein viel größeres Boot längsseits festmachte. Er schnitt ein Stück Leine ab und schnürte den Unterkiefer des Fisches mit seinem Schnabel zusammen, damit sein Maul sich nicht öffnen konnte und sie mit möglichst geringem Widerstand segeln würden. Dann richtete er den Mast auf, und an dem Stock, der seine Gaffel war, und an seiner aufgetakelten Spiere füllte sich das geflickte Segel, und das Boot begann sich zu bewegen, und er segelte im Heck halb liegend südwestwärts. Er brauchte keinen Kompass, um zu wissen, wo Südwesten war. Er brauchte nur den Passatwind und das Ziehen seines Segels zu beobachten. Einmal, als ihm ziemlich zum Schluss so schlecht gewesen war, hatte er gedacht, vielleicht ist es ein Traum. Dann, als er den Fisch aus dem Wasser herauskommen und bewegungslos im Himmel hatte hängen sehen, bevor er fiel, wusste er, dass hier etwas ganz Seltsames geschah, und er konnte es nicht fassen. Jetzt wusste er, der Fisch war da, und seine Hände und sein Rücken waren kein Traum. Es verging eine Stunde, ehe ihn der erste Hai anfiel. Es war ein sehr großer Makohai, der so schnell schwimmen konnte wie der schnellste Fisch im Meer, und alles an ihm war prachtvoll, bis auf seinen Rachen. Als der alte Mann ihn kommen sah, wusste er, dass dies ein Hai war, der überhaupt keine Furcht kannte und genau das tun würde, was ihm passte. Er richtete die Harpune und befestigte die Leine, während er beobachtete, wie der Hai herankam. »Denn tu so«, dachte er, »denn tu so, Unheil deiner Mutter!« Der Hai näherte sich schnell von Achtern, und als er den Fisch anfiel, nahm der alte Mann das Aufsperren seines Rachens wahr und seine seltsamen Augen und das knackende Zuschnappen der Zähne, als er gerade oberhalb des Schwanzes in das Fleisch vorstieß. Der Kopf des Hais war über Wasser und sein Rücken kam heraus. Als er die Harpune in den Kopf des Hais an einer Stelle einrammte, wo die Linie zwischen den Augen mit der Linie, die senkrecht von seiner Nase zurücklief, sich kreuzte, war dies die Stelle, wo das Gehirn war, und der alte Mann traf es. Er traf es, als er mit seinen blutig zermanschten Händen seine gute Harpune mit aller Kraft hineinstieß. Er traf es ohne Hoffnung, aber mit ganzer Feindseligkeit und Entschlusskraft. Der Hai rollte herum und drei Viertel seines Körpers ragten klar aus dem Wasser heraus. Als die Leine sich straffte, erbebte und dann riss. »Er hat ungefähr 40 Pfund abgefetzt«, sagte der alte Mann laut. Er mochte den Fisch nicht mehr ansehen, seit er verstümmelt war. Als der Hai ihn anfiel, war es, als ob er selbst angefallen würde. Es ging zu gut, um so zu bleiben. Aber der Mensch darf nicht aufgeben, sagte er. Man kann vernichtet werden, aber man darf nicht aufgeben. Denk an irgendetwas Erfreuliches, alter Freund, sagte er. Jede Minute bist du jetzt näher zu Hause. Du segelst um 40 Pfund leichter. Er wusste recht wohl, was geschehen konnte, sobald er den inneren Teil des Stromes erreichte. Aber jetzt ließ sich nichts dagegen tun. »Doch, lässt sich«, sagte er laut, »ich kann mein Messer an den Griff von einem der Riemen festbinden. Jetzt«, sagte er, »bin ich immer noch ein alter Mann, aber ich bin nicht unbewaffnet.« Er lehnte sich über Bord und riss ein Stück von dem Fischfleisch los, wo der Hai hineingestoßen hatte. Er kaute es und bemerkte die Qualität und den feinen Geschmack. Es war fest und saftig wie Fleisch, aber es war nicht rot. Es war nicht zähfaserig. Und er wusste, dass es den höchsten Preis auf dem Markt erzielen würde. Aber es gab kein Mittel, seinen Geruch vom Wasser fernzuhalten. Und der alte Mann wusste, dass eine sehr schlimme Zeit bevorstand. »Ei«, sagte er laut. Dieses Wort lässt sich nicht übersetzen, und wahrscheinlich ist es einfach ein Geräusch, wie ein Mann es vielleicht unwillkürlich macht, wenn er fühlt, wie der Nagel durch seine Hand hindurch und ins Holz geht. »Galanos«, sagte er laut. Er hatte jetzt die zweite Flosse hinter der ersten herankommen sehen und hatte sie durch die braunen, triangelförmigen Flossen und die fegende Bewegung ihres Schwanzes als schaufelnasige Haie identifiziert. »Ei«, sagte der alte Mann, »Herr Galanos, los, kommt, kommt, Galanos!« Sie kamen. Aber sie kamen nicht, wie der Marco gekommen war. Der eine wendete und verschwand unter dem Boot, und der alte Mann konnte das Boot erbeben fühlen, während er an dem Fisch zerrte und riss. Der andere beobachtete mit seinen geschlitzten gelben Augen den Mann und näherte sich dann schnell mit seinen halbkreisförmigen, weit aufgerissenen Kiefern, um den Fisch dort anzufallen, wo er bereits zerbissen war. Die Linie zeigte sich deutlich oben auf seinem braunen Kopf und Rücken, wo das Gehirn ins Rückenmark übergeht, und der alte Mann stieß das Messer mit dem Riemen an die Stelle, zog es heraus und stieß es dann von Neuem hinein in die gelben, katzenartigen Augen des Hais. Der Stoß tat nicht nur seinen Händen weh, sondern auch seiner Schulter. »Es tut mir leid, Fisch. Dadurch ist alles verdorben.« Er hielt inne und mochte den Fisch jetzt nicht ansehen. Ausgeblutet und gewässert hatte er die Farbe von der Silberschicht eines Spiegels. »Ich hätte nicht so weit hinausfahren sollen, Fisch«, sagte er. »Deinetwegen und meinetwegen. Es tut mir leid, Fisch.« Er hielt die Ruderpinne unter dem Arm und hielt seine beiden Hände ins Wasser, während das Boot vorwärts fuhr. Er war ein Fisch, um einen alten Mann den ganzen Winter zu ernähren, dachte er. »Ach, denk nicht daran. Ruh dich nur aus und sieh zu, dass du deine Hände wieder in die Reihe kriegst, um das, was von ihm übrig ist, zu verteidigen.« Der nächste Hai, der kam, war ein einzelner Schaufelnasiger. Er kam wie ein Schwein zum Trog, wenn ein Schwein eine so weite Schnauze hätte, dass man seinen Kopf hineinstecken könnte. Der alte Mann ließ zu, dass er den Fisch anfiel und stieß dann das Messer am Riemen tief in sein Gehirn. Aber der Hai schnellte rückwärts, als er herüberrollte, und die Messerklinge zerbrach. »Ich hab noch den Fischhaken, aber er wird mir nicht nützen. Ich hab die zwei Riemen und die Pinne und die kurze Keule.« »Jetzt haben sie mich untergekriegt«, dachte er. »Ich bin zu alt, um Haifische mit der Keule totzuschlagen. Aber ich will es versuchen, solange ich die Riemen und die kurze Keule und die Pinne habe.« Er hielt die Hände wieder ins Wasser, um sie zu kühlen. Es war spät Nachmittag geworden, und er sah nichts als die See und den Himmel. Der Wind wehte jetzt stärker als vorher, und er hoffte, dass er bald Land sehen würde. »Du bist müde, alter Freund«, sagte er. »Du bist innen drinnen müde.« Kurz vor Sonnenuntergang griffen die Haie wieder an. Es waren Galanos. Er fühlte den elastischen Widerstand, als die Keule aufschlug. »Los, komm, Galano«, sagte der alte Mann. »Los, komm nochmal!« Der Hai jagte heran und der alte Mann traf ihn, als er die Kiefer schloss. Er traf ihn mit aller Wucht und von so weit oben, wie er die Keule heben konnte. Dieses Mal fühlte er den Knochen an der Schädelbasis und er schlug noch einmal auf dieselbe Stelle, während der Hai leicht betäubt das Fleisch losfetzte und von dem Fisch hinunterglitt. Er dachte gern an den Fisch und wie er einen Hai zurichten könnte, wenn er frei umherschwimmen würde. »Ich hätte den Schnabel abhacken sollen, um sie damit zu bekämpfen«, dachte er. »Aber ich hatte keine Axt und kein richtiges Messer. Aber wenn ich's getan hätte und den Schnabel an einen Riemengriff gebunden hätte, was für eine Waffe, dann hätten wir sie zusammen bekämpfen können. Was wirst du jetzt tun, wenn sie in der Nacht kommen? Was kannst du tun?« »Sie bekämpfen«, sagte er, »ich werde sie bekämpfen, bis ich tot bin.« Um Mitternacht kämpfte er, und diesmal wusste er, dass der Kampf zwecklos war. Sie kamen in einem Rudel und er konnte nur die Linien sehen, die ihre Flossen im Wasser machten und ihr phosphoreszieren, als sie sich auf den Fisch stürzten. Er schlug mit seiner Keule auf Köpfe ein und hörte ihre Kiefer zuhacken und spürte das Beben des Bootes, als sie sich festbissen. Er schlug mit seiner Keule verzweifelt auf das los, was er nur hören und fühlen konnte, und er fühlte, wie etwas die Keule packte und sie weg war. Er zerrte die Pinne vom Ruder und schlug und hackte mit ihr drauf los und hielt sie in beiden Händen und ließ sie wieder hinuntersausen. Aber sie kamen jetzt bis zum Bug und einer nach dem anderen und alle zusammen jagten heran und rissen die Fleischstücke los, die sich leuchtend in der See abhoben, als sie wendeten, um zurückzukommen. Einer stieß schließlich gegen den Kopf selbst und der alte Mann wusste, dass es nun vorbei war. Er schwang die Pinne über den Schädel des Hais. Er schwang sie einmal und zweimal und noch einmal. Er hörte, wie die Pinne zerbrach, und er schlug ungestüm mit dem zersplitterten Ende auf den Hai ein. Er fühlte, wie es eindrang, und da wusste er, dass es scharf war. Und er stieß es zum zweiten Mal hinein. Der Hai ließ los und rollte fort. Das war der letzte Hai von dem Rudel, der kam. Es gab nichts mehr für sie zu fressen. Der alte Mann konnte jetzt kaum atmen, und er hatte einen merkwürdigen Geschmack im Mund. Es war kupferartig und süßlich. Und einen Augenblick hatte er Angst davor, aber es war nicht viel davon. Er spie in den Ozean und sagte, »Fress das, Galanos, und träumt, dass ihr einen Mann getötet habt.« In der Nacht fielen Haie das Gerippe an, wie jemand von einer Tafel Krumen auflesen mag. Der alte Mann kümmerte sich nicht um sie. Er konnte spüren, dass er jetzt innerhalb des Stromes war, und er konnte die Lichter der Strandkolonien längs des Ufers sehen. Er wusste jetzt, wo er war, und es war ein leichtes, nach Hause zu kommen. »Mein Bett«, dachte er. »Mein Bett ist mein Freund.« »Ja, mein Bett«, dachte er. »Das Bett wird wunderbar sein.« »Es ist einfach, wenn man geschlagen ist«, dachte er. »Ich wusste niemals, dass es einfach ist. Ich wusste niemals, wie einfach es ist.« »Und was hat dich geschlagen?«, dachte er. »Nichts«, sagte er laut, »ich bin zu weit hinausgefahren.« Als er in den kleinen Hafen hineinsegelte, waren die Lichter der Terrasse aus, und er wusste, dass alle schliefen. Der Wind hatte ständig aufgefrischt und blies jetzt stark. Im Hafen jedoch war es ruhig, und er segelte auf das kleine Stückchen steinigen Strandes unter den Felsen hinauf. Es war niemand da, um ihm zu helfen, und deshalb starkte er das Boot so weit hinauf, wie er konnte. Dann stieg er aus und machte es an einem Felsblock fest. Er nahm den Mast heraus und schlug das Segel drum und machte es fest. Dann schulterte er den Mast und begann hinaufzuklettern. Da erst wurde ihm die Tiefe seiner Müdigkeit bewusst. Er musste sich 5-mal hinsetzen, ehe er seine Hütte erreichte. In der Hütte lehnte er den Mast gegen die Wand. Er schlief, als der Junge am Morgen zur Tür hineinblickte. Es stürmte so heftig, dass die Treibnetzfischer nicht hinausfahren würden, und der Junge hatte lange geschlafen, und dann war er zur Hütte des alten Mannes gekommen, wie er jeden Morgen gekommen war. Der Junge sah, dass der alte Mann atmete, und dann sah er die Hände des alten Mannes, und er fing an zu weinen. Er ging sehr leise hinaus, um etwas Kaffee zu holen, und auf seinem Weg die ganze Straße hinunter weinte er. Viele Fischer standen um das Boot herum und besahen sich, was an seiner Seite verteut war, und einer stand mit aufgerollten Hosen im Wasser und maß das Skelett mit einem Stück Leine. Der Junge ging nicht hinunter. Er war schon vorher dort gewesen, und einer der Fischer kümmerte sich für ihn um das Boot. »Wie geht es ihm?« fragte einer der Fischer. »Schläft«, antwortete der Junge. Es war ihm gleich, dass sie ihn weinen sahen. »Dass keiner ihn stört. Er war 18 Fuß vom Maul bis zum Schwanz«, rief der Fischer, der ihn ausmaß. »Das glaube ich«, sagte der Junge. Er ging in die Terrasse und ließ sich eine Kanne voll Kaffee geben. Heiß und mit ordentlich viel Milch und Zucker drin. Der Junge trug die heiße Kaffeekanne zu der Hütte des alten Mannes hinauf und saß neben ihm, bis er aufwachte. Einmal sah es aus, als ob er aufwachen würde, aber er fiel wieder in tiefen Schlaf, und der Junge ging quer über die Straße, sich etwas Holz zu borgen, um den Kaffee aufzuwärmen. Schließlich wachte der alte Mann auf. »Setz dich nicht auf«, sagte der Junge. »Trink das.« Er goss etwas Kaffee in ein Glas. Der alte Mann nahm es und trank es. »Sie haben mich geschlagen, Manolin«, sagte er. »Sie haben mich wahrhaftig geschlagen.« »Ah, er hat dich nicht geschlagen, der Fisch nicht.« »Nein, wahrhaftig. Es war nachher.« »Was hast du gefangen?« »Am ersten Tag einen, am zweiten Tag einen und am dritten Tag 2.« »Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder zusammen fischen.« »Nein, ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück mehr.« »Ah, zum Teufel mit dem Glück«, sagte der Junge. »Ich werde das Glück mitbringen. Krieg du deine Hände wieder in Ordnung, Alter!« »Ja, ja, ich weiß, wie man sie kuriert. In der Nacht habe ich etwas Merkwürdiges ausgespien und habe gefühlt, dass etwas in meiner Brust zerbrochen ist.« »Krieg das auch wieder in Ordnung«, sagte der Junge. »Leg dich hin, Alter, und ich bring dir ein sauberes Hemd und etwas zu essen.« »Bring Zeitungen mit von den Tagen, in denen ich weg war«, sagte der alte Mann. »Du musst schnell gesund werden, denn es gibt viel, was ich lernen muss, und du kannst mir alles beibringen.« »Hast du viel ausgestanden?« »Genug«, sagte der alte Mann. An jenem Nachmittag war eine Touristengesellschaft in der Terrasse, und als sie zwischen den leeren Bierdosen und toten Barracudas ins Wasser blickte, sah eine Frau eine große, lange, weiße Wirbelsäule mit einem riesigen Schwanz am Ende, die sich mit der Flut hob und hin und her schwang, während der Ostwind außerhalb des Hafeneingangs eine hochgehende See aufwühlte. »Was ist denn das?« fragte sie einen Kellner und zeigte auf das lange Rückgrat des großen Fisches, das jetzt einfach Abfall war und darauf wartete, mit der Ebbe hinausgeschwemmt zu werden. »Tiburon«, sagte der Kellner. »Nei«, er beabsichtigte hiermit zu erklären, was geschehen war. »Ach, ich wusste gar nicht, dass Haifische so schöne, wohlgeformte Schwänze haben.« »Ich auch nicht«, sagte ihr männlicher Begleiter. Der alte Mann in seiner Hütte oben an der Straße schlief wieder. Er schlief immer noch mit dem Gesicht nach unten, und der Junge saß neben ihm und gab auf ihn Acht. Der alte Mann schlief und träumte von Löwen.